بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir sind in dem Kapitel, das der Autor, dem der Autor folgenden Titel gegeben hat. Und unter den Menschen gibt es trotzdem solche, die andere anstatt Allah an seine Seite stellen. Und sie lieben sie genauso, wie sie Allah lieben. Das haben wir beim letzten Mal besprochen und gesagt, dass es Menschen gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben und jemand anderes genauso lieben wie Allah. Man haben wir gesagt, das ist der größte Schirk. Und wir haben gesagt, es gibt aber auch solche, die nur ihre falschen Götter lieben. Das ist die zweite Auslegung von diesem Vers. Manche Leute lieben andere außer Allah so stark, wie die Gläubigen Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und das haben wir gesagt, warum haben wir das erwähnt? Weil es ein Teil des Tawhid ist. Ein Teil des Tawhid ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala über alles liebt. Und in diesem Kapitel geht es weiter. Da sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, ein Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim. Er sagte, ich lese wie immer erst auf Arabisch vor, dann lese ich euch die Übersetzung vor. Und zwar sagte er, وَلَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. So, dieser Hadith, liebe Geschwister, bedeutet auf Deutsch, zwar sagt der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Hadith überliefert von Anas ibn Malik. Und du wirst, Anas ibn Malik gehört zu den Sahaba, die dafür bekannt geworden sind, dass sie viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam überliefert haben. Er sagte, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, es gibt drei Dinge, oder es gibt drei Eigenschaften. Wer sie verinnerlicht, der wird die Süße des Glaubens schmecken. Erstens, dass Allah und sein Gesandter einem lieber sind als irgendjemand anderes. Zweitens, dass man einen anderen Menschen nur liebt, weil man ihn für Allah liebt. Drittens, dass man es verabscheut, zum Unglauben zurückzukehren, nachdem Allah einen vom Unglauben errettet hat, dass man dies genauso verabscheut, wie wenn man ins Höllenfeuer geworfen würde. Und in einer anderen Version beginnt der Hadith anders, und zwar, niemand von euch wird die Süße des Glaubens vorfinden, bis er nicht, und so weiter, also diese drei Eigenschaften erfüllt. Und das ist also in etwa das Gleiche. Und darum geht es, Alhamdulillah, heute, dass wir versuchen, diese Eigenschaften zu verstehen, sie umzusetzen, zumindest im ersten Hadith, den wir heute vorhaben. Ich denke, der Hadith versteht sich fast von selbst. Und zwar der erste Teil, dass man Allah und seinen Gesandten lieber liebt als jemand anderes, außer ihnen beiden. Und wir wissen, dass die Liebe zu Allah ist verbunden mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist verbunden mit der Liebe zu Allah. Und man kann das eine nicht vom anderen trennen. Und deswegen, liebe Geschwister, wissen wir, dass man die Shahada, die eigentlich aus zwei Shahadat besteht. Und zwar, Ashhadu an la ilaha illallah ist der erste Teil oder ein Teil der Shahadat oder ein Zeugnis, ein Glaubensbekenntnis. Und das zweite, wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, ist ein zweites Glaubensbekenntnis. Trotzdem fasst man es zusammen. Weil es kann nicht sein, dass man das eine macht ohne dem anderen. Das ist unmöglich. Und ebenso, man kann nicht Allah lieben und seinen Gesandten verabscheuen. Und man kann nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben und Allah azza wa jal verabscheuen. Das geht nicht. Das ist eine Sache. Und wir haben aus dem vorigen Kapitel gelernt, dass das zum vollkommenen Iman gehört. Aber wir haben auch gelernt, was wir inshallah gleich sehen werden, dass es sein kann, dass man zum Kufr gelangt, wenn man Allah und seinen Gesandten nicht als Liebsten liebt. Aber es kann auch sein, dass es nicht zum Kufr gelangt, wie in der Überlieferung, die wir genau vor einer Woche besprochen haben, von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Dann, die zweite, wo ein yuhibbal mar'a, dass man den Menschen nur liebt, weil man ihn für Allah liebt. Und das bedeutet, dass du, wenn du jemanden magst, dann magst du ihn nur deswegen, weil er Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam ist. Und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Das ist, gehört aus dem vollkommenen Iman. Und dass man es verabscheut, zum Kufr zurückzukehren, dass man es genauso verabscheut, zum Kufr zurückzukehren, nachdem Allah einem davon errettet hat, wie wenn man es, genauso wie man es verabscheut, in die Hölle geworfen zu werden. Hierbei geht es natürlich um diejenige Person, die Kafir war und den Islam angenommen hat. Und denn ihr wisst, dass der Kafir, nachdem er den Islam angenommen hat, kann es sein, dass in seinem Herzen immer noch der Wunsch besteht, zu seinem vorherigen Leben zurückzukehren. Und dass er sich danach sehnt, genauso zu leben, wie er vorher gelebt hat. Denn keiner wird denken, dass man von heute auf morgen alle Eigenschaften des Kufr loswerden kann. Ja? Sondern vielleicht hat man bestimmte Sünden begangen als Kafir, die man sehr gerne weiterhin begehen würde. Ja? Ohne jetzt einzelne zu nennen, aber jeder von uns weiß das Gleiche. Ich meine, der Kafir macht ja eine große Taube. Aber wenn man eine kleine Taube macht, dann versucht man sich von etwas zu trennen, was man eigentlich sehr gerne gemocht hat. Ja. Und wenn diese Person es verabscheut, zum Kufr zurückzukehren, das heißt, er liebt dann den Iman wirklich. Und dann wird er auch die Süße des Glaubens schmecken. Also dann wird ihm, vielleicht kann man das anders ausdrücken, dann wird ihm der Iman mehr Spaß machen. Oder es wird ihm gefallen, er wird damit zufrieden sein, ein Mu'min zu sein. Ja. Und dann gibt es eine Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhu. Er sagte in dieser Überlieferung: Man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa aada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidhalik wa lan yajida abdun ta'am al-iman وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Sagte in dieser Überlieferung Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, sinngemäß, wenn jemand für Allah liebt. Und wenn ich das sage, für Allah liebt, das bedeutet also, dass man jemanden liebt, weil Allah will, dass man diese Person liebt. Oder weil Allah diese Person liebt. Wer für Allah liebt und wer für Allah hasst und wer für Allah, also wegen Allah, jemanden unterstützt und wer für Allah jemanden zum Feind erklärt, so erhält man die Wilaya von Allah durch diese Dinge. Das heißt, die Wilaya bedeutet die Unterstützung von Allah und bedeutet die Liebe von Allah und alles, was in diese Richtung gehört. Und das ist der Wali von Allah subhanahu wa ta'ala, das ist derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt und den Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt. Ja. Das heißt, die Wilaya von Allah, dass man also Wali wird von Allah, erhält man, sagt er, durch diese Dinge. Dass man für Allah liebt, dass man für Allah verabscheut, dass man andere für Allah liebt und unterstützt und dass man für Allah subhanahu wa ta'ala jemanden zum Feind nimmt. Und dann sagte er, وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ, der Diener Allahs wird niemals eben diesen Glauben, wirklich diesen guten Geschmack des Glaubens zu spüren bekommen, bis er diese Sachen erfüllt. Auch wenn er viel betet und viel fastet. Und dann sagte er, radiallahu anhu, dass die meisten Gründe, warum die Leute sich untereinander lieben, oder unterstützen, ist, weil sie voneinander im Diesseits profitieren. Weil sie irgendwie im Diesseits zusammenarbeiten. Nach dem Motto, die eine Hand wäscht die andere. Und das ist natürlich keine Liebe für Allah, sondern das Liebe fürs Diesseits. Und dann sagte er, وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Dies wird diesen Leuten nichts bringen. Dies wird den Leuten nichts bringen. Diese Überlieferung ist bei At-Tabari überliefert, rahimahullah ta'ala, und anderswo, aber diese Überlieferung ist nicht authentisch überliefert über Ibn Abbas radiallahu anhu. Jetzt könnte man sich fragen, warum der Autor diese Überlieferung dann erwähnt. Die Antwort ist, kann sein, dass dem Autor verborgen geblieben ist, dass die Überlieferung nicht authentisch ist. Es kann aber auch sein, dass der Autor diese Überlieferung erwähnt hat, weil sie inhaltlich übereinstimmt mit dem Hadith, den wir vorher gehört haben, der unter Übereinstimmung sahih ist. Ja? Und deswegen sehen wir hier, liebe Geschwister, wenn eine Überlieferung nicht authentisch ist, heißt es nicht, dass die Bedeutung dieser Überlieferung nicht richtig sein kann. Ja. Ansonsten haben wir den Hadith, soweit es geht, schon erläutert. Aber diese Überlieferung, wir wissen erstens, dass Ibn Abbas sie ausgesprochen hat. Aber trotzdem kann es sein, oder trotzdem ist die Bedeutung, als wäre es die Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Denn diese Aussage, die er gemacht hat, erstens, wie gesagt, stimmt überein mit der Überlieferung, die wir vorher erwähnt haben. Und zweitens, ist es eine Aussage, von der wir ausgehen können, dass Ibn Abbas die selbst nicht als erster gesagt hat, sondern dass es eine Sache ist, die mit der Religion zusammenhängt, wo es nicht um die persönliche Ansicht geht, sondern um eben Sachen des Verborgenen. Denn wie kann er genau wissen, dass genau diese Sachen dazu führen, dass man den Glauben, die Süße des Glaubens schmeckt? Also das ist offensichtlich, hat er das vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelernt. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, aus diesem Hadith lernen wir, und das ist ein Hadith Mawquf, aus diesem Hadith lernen wir, dass der Mensch, auch wenn er viel betet und viel fastet, so wird er niemals die höchste Stufe des Gläubigen erreichen. Sondern, und das ist ja eine Person, von der wir alle sagen würden, dass sie eine gute Person ist, wenn jemand viele gute Taten macht. Das sind ja Sachen, die in seine Waagschale gelegt werden. Aber ein vernünftiger Mensch ebenfalls wird es nicht zustande bringen, dass er Allahs Feinde in den Kreis reintut, die er liebt. Und in den Kreis reintut, die er unterstützt. Ja? Ein gläubiger Mensch kann niemals jemanden anderes lieben, wenn er jemanden sieht, der Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungläubig ist. Der Allah subhanahu wa ta'ala beleidigt. Der Allah subhanahu wa ta'ala mit Eigenschaften beschreibt, die nur ein Mensch damit beschrieben werden darf. Der Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt mit Eigenschaften des Mangels, ja, also mit Mangelerscheinungen, ja, wie es im Falle der Juden und Christen geschehen ist, ja. Wie kann es also sein, dass ein gläubiger Mensch, dessen Gott beleidigt wird von jemand anderes, wie kann er diese andere Person lieben? Denn diese Person, solch eine Person, selbst wenn sie die ganze Nacht beten würde und immer fasten würde, kann es niemals sein, dass sie die Süße des Glaubens zu schmecken bekommt. Denn wenn das Herz erfüllt ist durch die Liebe zu Allah, dann kann es nicht erfüllt sein mit der Liebe zu den Feinden Allahs. Und deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala in einem Gedicht oder in einem Zweizeiler, der so viel bedeutet wie du liebst die Feinde desjenigen, den du liebst. Und trotzdem behauptest du, diese Person zu lieben. Und da sagt er, dich ist unmöglich. Dich ist unmöglich. Und deswegen auch überliefert über Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, er sagte, إِذَا رَأَيْتُ النَّصْرَانِيَّ أُغْمِضُ عَيْنَيْ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَرَى بِعَيْنِي عَدُوَ اللَّهِ. Er sagte, rahimahullah ta'ala, wenn ich einen Nazarener. Und ihr wisst, Nazarener, so wird es auf Arabisch die Christen genannt. Wenn ich einen Nazarener sehe, dann schließe ich meine beiden Augen, weil ich es verabscheue, jemanden mit meinen beiden Augen zu sehen, der ein Feind Allahs ist. Und erst wenn man sein Herz erfüllt ist mit der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und mit dem Hass zu denen gegenüber, die Allah subhanahu wa ta'ala zum Feinde genommen haben, dann wird man die Süße des Glaubens schmecken. Wie ist es dann umgekehrt mit einer Person, die die Juden und die Christen sieht und denkt, dass sie ihre Religion in Ordnung ist und dass sie ihre Religion von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam Muhammad schon entsandt worden ist, solch eine Person ist aus dem Islam ausgetreten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, und ich bin mit euch mit dem Islam als Religion zufrieden. Surat al-Ma'idah, Surah 5, Vers 3. Und er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ, die Religion bei Allah ist der Islam. In Surat al-Imran, Surah 3, Vers 19. Insofern, solch eine Person leugnet diese Verse und ist damit aus dem Islam ausgetreten. Wer also denkt, dass die Juden und Christen eine Religion haben, die von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden kann oder vielleicht angenommen werden wird, diese Person hat mit dem Islam gar nichts mehr zu tun. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, wer eine andere Religion begehrt außer dem Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Surat al-Imran, Surat 3, Vers 85. Das Problem heutzutage ist akut. Und das Problem ist heutzutage vorhanden. Und besonders bei den Muslimen, die in nicht-muslimischen Ländern aufwachsen oder leben. Denn viele Menschen, die mit Muslimen und Nicht-Muslimen zusammenarbeiten, machen keinen Unterschied zwischen einem Muslim und einem Kafir. Und ihnen ist es auch gleichgültig, ob sie ihre Zeit verbringen mit einem Muslim oder einem Kafir. Und sie machen vielleicht sogar noch Tazkiyah für den Kafir. Das heißt, sie sagen über den Kafir, aber Alhamdulillah, Mashallah, der hat einen guten Charakter und der pflegt sich. Und guck mal, dieser Muslim leider, der pflegt sich nicht und hat keinen guten Charakter und betrügt und solche Sachen. Das ist eine gefährliche Angelegenheit, die es nur gibt, liebe Geschwister, wenn man unter Nicht-Muslimen lebt. Wenn man unter Muslimen lebt, würde man niemals auf die Idee kommen, so etwas zu sagen. Und so eine Aussage, wie Imam Ahmad gemacht hat vorher, wie wir gesehen haben, die würde niemals jemand machen, der in Deutschland aufgewachsen ist oder irgendwo anders in einem nicht-muslimischen Land und mit dem Kuffar also immer zu tun hat. Ja? Also das Problem ist, dass man jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala verflucht hat, sieht und dann im Herzen nicht daran denkt oder nicht weiß, dass diese Person, wenn sie stirbt, Allah wird sie nehmen und in die Hölle werfen. Und wenn du ihn auch noch geliebt hast, wird er dich auch mit in die Hölle werfen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Mensch wird mit demjenigen zusammen sein, den er liebt. Und wir haben gesehen vorher, dass die Liebe ein Grund für Aschirke sein kann. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in mehr als einem Vers, liebe Geschwister, gucken wir uns zum Beispiel auf der Seite 549 an, in Surat al-Mumtahana oder Surat al-Mumtahina. Im ersten Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ, O die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren. Und das Wort Schutzherren heißt Awliya, ist der Plural von Wali. Und wir haben gesagt, dass das Wort, also hier ist zum Beispiel übersetzt worden mit einer Bedeutung von den Bedeutungen von Al-Wilaya. Und zwar, dass man jemanden um Unterstützung bittet. Ja? Dass man bei jemandem Unterstützung sucht. Aber auch die andere Sache ist, dass man jemanden liebt und dass man jemanden unterstützt. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers, dieser Vers ist ja allgemein auf alle Allahs Feinde bezogen, aber ebenfalls sagt er im 117. Seite 117, Surat al-Ma'idah, Vers 51, sagt er, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ, wo ihr glaubt, nehmt nicht die Juden, die Christen zu Schutzherren. Und das gleiche wieder, das Wort Schutzherr, ist wieder das Wort Awliya, Lor von Wali. Und heutzutage ist das wirklich vorhanden und aktuell. Und dass viele Leute, mehr, sogar manche Muslime, mehr zu tun haben mit Nicht-Muslimen als mit Muslimen. Und dass sie sie mögen, dass sie sie mit ihnen zusammensitzen, ihre Zeit verbringen und dass sie mit ihnen vielleicht sogar Kompromisse schließen und einen Teil von ihrer Religion deswegen also verlassen, ja, damit man zusammen, damit man angeblich sich näher kommt und so etwas, ja. Das ist eine Sache, die ist vorhanden, jeder von uns weiß das, ja. Und schaut euch das an und schaut euch an, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu sagen hat. Auf der einen Seite habt ihr die Ayat gelesen, da haben wir die Ayat gehört. Und nachdem Allah gesprochen hat, darf niemand mehr sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, damit solche Sachen eben nicht passieren, لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا. Er sagte, ich werde die Juden, die Christen aus der arabischen Halbinsel hinaus fördern, damit da niemand übrig bleibt, außer einem Muslim. Ja? Und dieser Hadith ist bei Muslim überliefert. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَخْرِجُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. Er sagte, bringt die Juden, die Christen aus der arabischen Halbinsel hinaus. Und ebenso sagte er sallallahu alaihi wa sallam, أَخْرِجُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. Bringt die Mushrikin, die Götzendiener, die Polytheisten aus der arabischen Halbinsel hinaus. Und der Hadith ist bei Bukhari. All dies, damit die Leute eben sich nicht ihnen angleichen und sie nicht anfangen zu lieben. Und wir wissen viele Sachen, die heutzutage leider passieren. Was Ibn Abbas dann im weiteren Verlauf dieses Hadithes gesagt hat, er sagte ja doch, die meisten Gründe, warum die Menschen sich heutzutage mögen, ist auf irgendwelche, wegen irgendwelchen Gründen des Diesseits, weil man irgendwie voneinander profitiert in diesem Leben. Und das ist, wie gesagt, in seiner Zeit hat er das gesagt. Und wir leben immerhin über 1400 Jahre später. Und die Zeit hat sich, weil die Menschen haben sich wirklich weiterentwickelt in dieser Hinsicht. Denn wir wissen, dass heutzutage manche Leute auch, dass die meisten Leute auch aufgrund von diesseitlichen Gründen andere lieben, aber gleichzeitig verkaufen sie dafür ihre Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Anfal auf der Seite 180, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Im 27. Vers in Surat 8, O, die ihr glaubt, verratet nicht Allah und den Gesandten und handelt nicht verräterisch in Bezug auf die euch anvertrauten Güter, wo ihr doch wisst. Wo ihr doch wisst. Und ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, weil es eben viel Betrug gibt und weil das die Liebe zum Geld und die Liebe zum Diesseits die wichtigsten Gründe sind, warum die Leute ihre Religion teilweise verkaufen, sagt er im darauf folgenden Vers, وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Und wisst, dass euer Besitz und eure Kinder eine Versuchung sind, eine Fitna sind. Und dass es bei euch und dass es bei Allah großartigen Lohn gibt. Des Weiteren, liebe Geschwister, sagte Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Wer ein gottesfürchtiger Gläubiger ist, der ist Allahs Wali. Und wir haben schon gesagt, dass Wali bedeutet, dass ein Wali ist jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala's Religion zum Sieg verhilft, jemand, der von Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt wird, und jemand, der sich Allah subhanahu wa ta'ala völlig ergibt. Und des Weiteren sagte Abdullah ibn Abbas in einer Überlieferung bei At-Tabari in seinem Tafsir über folgende Ayah auf der Seite 25 in Surat al-Baqarah. Im 166. Vers. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ich lese euch die ganze Aya vor. Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denjenigen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben, und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind. Nochmal. Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, diejenigen, die man gefolgt ist, wie diejenigen, die man angebetet hat, sich von denjenigen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben, von den anderen, die sie angebetet haben, und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten ist. In diesseits gab es eine Liebe und eine Zuneigung zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Personen. Einmal diejenigen, die anbeten, und einmal diejenigen, die angebetet worden sind. Wie zum Beispiel Pharaon und seine Leute. Oder Isa und die Leute, die ihn angebetet haben. Oder Uzair und die Leute, die ihn angebetet haben. Oder vieles andere. Aber dann wird am jüngsten Tag die Verbindungsstrecke, diese Seile, die zwischen ihnen waren und den anderen, die sie angebetet haben, die werden Yawm al-Qiyamah dann geschnitten. Und Ibn Abbas sagt in der Überlieferung bei Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, dass damit die Zuneigung und Liebe gemeint ist, die zwischen ihnen beiden vorhanden war. Ja? Also im Koran heißt es also, diese Seile, diese, oder die Gründe, warum sie voneinander verbunden waren, und er sagte, mit diesen Seilen ist gemeint die Liebe und die Zuneigung, die zwischen diesen beiden Parteien vorherrschte. Und diese Überlieferung sagt Al-Hakim, dass sie sahih ist, und Al-Dhahabi bestätigte dies. Ja. Das heißt also, was wir davon lernen, ist ja klar, dass die Liebe zu diesen falschen Göttern oder die Liebe zu jemand anderes außer Allah wird einem im Jenseits dann nichts mehr nützen, sondern nur noch die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. So viel zu diesen Aussagen. Aus diesem Kapitel lernen wir vieles. Zur Betonung allerdings lernen wir, dass es Pflicht ist, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben. Und dass es Pflicht ist, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, jeder von uns liebt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, inshallah, aber man muss ihn mehr lieben als die eigene Familie. Und man muss ihn mehr lieben als das eigene Geld. Und wie äußert sich das? Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas befiehlt, dann, weil du ihn liebst, ziehst du seinen Befehl allen anderen Befehlen vor. Dann, auch zur Betonung, was wir gelernt haben, dass man, wenn man jemand anderes, oder wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal den Iman von jemandem abspricht, dann heißt es noch lange nicht, dass man aus dem Islam deswegen ausgetreten ist. Und das wissen wir, wie gesagt, durch die Geschichte von Ibn Abbas, von Umar ibn al-Khattab. Denn er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Wallahi innaka la ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Bei Allah, ich liebe dich mehr als alle Dinge, außer als mich selbst. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, nein, du musst mich mehr lieben, auch als dich selbst. Und dann sagt er, okay, ab jetzt liebe ich dich mehr als mich selbst. Und es gibt eine Überlieferung, wo dann Umar ibn Khattab, also dass er direkt gesagt hat, na ja, du hast recht, sondern dass er erstmal vom Weg abgegangen ist, also der Weg, wo sie gelaufen sind, ist zur Seite gegangen, hat ein bisschen darüber nachgedacht und dann hat er zugestimmt. Und dann hat man ihn gefragt, wieso hast du jetzt deine Meinung darüber geändert? Sagt er, weil ich habe darüber nachgedacht, wer ist derjenige, der mir den Islam beigebracht hat und vieles mehr wert, diese ganzen guten Taten mir erwiesen nach Allah subhanahu wa ta'ala. Es war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und durch ihn bin ich aus dem Kufr zum Iman gekommen. Deswegen muss ich ihn doch mehr lieben als mich selbst. Und das ist eine logische Schlussfolgerung. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und davon abgesehen, was es noch an großen Nutzen gibt, die wir aus dem Kapitel gelernt haben. Aber noch eine Sache, und zwar zur Betonung, weil wir bei Kitab al-Tawhid, wir sind bei Tawhid. Und zwar, wenn man jemanden genauso liebt wie Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat man den großen Schirk begangen. Das ist das Wichtigste, was wir aus diesem Kapitel gelernt haben. Oder anders ausgedrückt, die Liebe zu jemand anderes außer Allah, wenn sie zu groß wird, verfällt man dem Kufr oder dem Schirk, wie man will. Da kommen wir zu einem neuen Kapitel. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, hat wieder einmal diesem Kapitel einen Namen gegeben. Und zwar wieder eine Ayah. Und zwar folgende Ayah aus dem Koran. Und zwar sagte er, dass diese Ayah ist in Surat Al-Imran, Vers 175. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Dies ist nur der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen versucht oder sucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Also, warum hat der Autor diese Ayah jetzt gebracht und warum beginnt das neue Kapitel mit dieser Ayah? Weil wir wissen, liebe Geschwister, dass alle Ibadat, die wir verrichten, sind auf zwei Dingen aufgebaut. Al-Mahabba, die Liebe, und einmal sagen, am letzten Mal haben wir gesagt, Al-Ta'zim, die Verherrlichung, oder man kann auch sagen, Al-Khauf, die Furcht oder die Angst, je nachdem. Denn die Liebe, wozu führt sie? Sie führt dazu, dass man etwas tut, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und die Angst, Al-Khauf, führt dazu, dass man das, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, nicht tut. Wenn du also jemanden fragst, warum begehst du keinen Zina, dann wird er dir sagen, weil ich Allah fürchte. Und wenn du jemanden fragst, wieso betest du, dann wird er dir sagen, weil ich Allahs Belohnung und seine Liebe anstrebe. Und das eine ist mit dem anderen zusammen stark verbunden. Und deswegen, nachdem wir zuerst über die Liebe gesprochen haben, ist es jetzt an der Zeit zu sprechen über die Angst. Weil das eine mit dem anderen stark verbunden ist. Die Gelehrten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, möge Allah sich ihrer erbarmen, haben verschiedene Ansichten darüber gehabt, welcher Teil im Menschen die Liebe oder die Angst oder die Hoffnung und die Angst stärker sein muss. Manche haben gesagt, man soll mehr Angst haben, damit man soll mehr Angst als Hoffnung haben, damit man bei Allah subhanahu wa ta'ala auf keinen Fall eine Sünde begeht. Das würde dann zur Folge haben, dass du dir, wenn du auch im Sterbebett liegst, dass du dir nicht so sicher bist, dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala siegreich sein wirst. Und dass du Angst haben sollst, auch wenn du stirbst, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht von dir keine einzige Tat angenommen hat. Und andere haben gesagt, es ist besser, dass man mehr Hoffnung hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es geliebt, dass man Hoffnung gehabt hat, Hoffnung hat in Allah subhanahu wa ta'ala. Und andere Gelehrte haben wiederum gesagt, es kommt darauf an, wenn man eine gute Tat vollrichten möchte, dann soll man mehr Hoffnung haben. Nämlich in der Hoffnung, dass Allah es auch annehmen wird. Deswegen soll man sich hineinsteigern, und die Tat auch verrichten. Auf der anderen Seite, wenn man eine Sünde begehen möchte, dann soll man mehr Angst haben, damit man die Sünde nicht begeht. Also sie sagen, es kommt drauf an. Und wie zeigt sich das? Oder woher haben sie das entnommen? Und zwar folgendes: Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Surat Ghafir, in Vers 60, sagt er, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sprach, ruft mich an, so werde ich euer Bittgebet erhören. Und dieser Vers bedeutet ja gerade, dass wenn wir Dua machen, sollen wir Hoffnung haben und sollen wir daran glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Dua auch erhören wird. Und sofern wir die Voraussetzungen dafür auch erfüllen, wird Allah auch den Dua erhören. Und das weist darauf hin, dass man Hoffnung haben soll. Auf der anderen Seite, wenn man eine Sünde begeht, ist klar, dass man dann mehr Angst haben soll. Khauf oder Khashya, je nachdem, was wir gleich sehen werden. Und diese Ansicht ist sicherlich der Wahrheit näher als die anderen zwei. Aber trotzdem wissen wir, liebe Geschwister, dass es auch Hinweise darauf gibt, dass man Angst haben soll, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Weil vielleicht Allah subhanahu wa ta'ala von einem die Tat nicht angenommen hat. Und was darauf wiederum hinweist, ist die Aussage in Surat al-Mu'minun, Vers 60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Allah beschreibt die gläubigen Menschen. Er sagt in Surat al-Mu'minun, Surat 23, Vers 60, und diejenigen, die geben, was sie geben, während ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Und das ist kein Mann als Argument für oder gegen verwenden. Für, das ist die Aussage, die ich gerade eben getroffen habe, und zwar, dass man auch Angst haben soll, dass Allah eine Tat nicht annimmt. Das könnte ein Beweis dafür sein, die Ayah, weil die offensichtliche Bedeutung darauf hinweist. Aber auch, liebe Geschwister, warum gibt man als Mu'min eine Sadaqa? Damit man von seinen Sünden freikommt. Damit Allah subhanahu wa ta'ala einen Sünden vergibt. Ja? Also insofern schauen wir uns auch den folgenden Hadith an, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sein Hadith Qudsi, أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني oder حين يذكرني. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Hadith Qudsi bei Bukhari und bei anderen, dass Allah sagt, ich behandle den Diener gemäß dem, oder genau so, wie er über mich denkt. Ich behandle den Diener so, wie er über mich denkt. Und ich bin mit ihm, wenn er an mich denkt. Ja? Das heißt, wenn du Gutes von Allah denkst, und du denkst, er wird dir vergeben, das bedeutet der Hadith. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir inshallah vergeben und dir Gutes geben. Aber wenn davon ausgehst, dass er dich bestrafen wird, und dich zur Rechenschaft ziehen wird, dann wird das auch geschehen. Ja? Deswegen soll man über Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die direkte Schlussfolgerung aus diesem Hadith, immer Gutes denken und Hoffnung haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem vergibt. Des Weiteren gibt es allerdings auch die Aussage, dass manche Gelehrte gesagt haben, wenn du krank bist, sollst du mehr Hoffnung haben und wenn du gesund bist, sollst du mehr Angst haben. Das ist die vierte von diesen vier Aussagen. Und eine fünfte ist die Aussage von Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Er sagte, dass die Angst und die Hoffnung gleich stark sein sollen. Sobald eines von den beiden Überhand nimmt, wird man zugrunde gehen. Und er sagt, also sinngemäß zu vergleichen wie mit den beiden Flügeln eines Vogels. Wenn ein Flügel nicht mehr in Ordnung ist, dann kann er nicht mehr fliegen. Und liebe Geschwister, wir wissen auch, dass, nachdem wir jetzt diese Ansichten gehört haben, dass die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht gleich stark ist bei den Menschen. Manche Leute haben zu viel Angst. Was bedeutet es, zu viel Angst zu haben? Das bedeutet dann, die Hoffnung zu verlieren. Und andere wiederum, sie haben zu wenig Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das bedeutet wiederum, dass sie diese Angst sie nicht davor schützt, Sünden zu begehen. Es gibt aber auch verschiedene Arten von der Angst. Und zwar, wenn man Angst hat, in Form eines Gottesdienstes, und man sich deswegen erniedrigt, und dass man deswegen die andere Person verherrlicht, und dass man deswegen unterwürfig ist dieser anderen Person gegenüber, das ist wie diese Angst im Inneren des Gläubigen, das ist eine Art Angst, die ein Gottesdienst ist. Und die darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden sein. Und man darf da in dieser Angst niemanden, darf man Allah niemanden zum Teilhaber machen. Sonst wäre es eine Form des Schirk, zweifellos. Wie diejenigen Menschen, die sagen, viel mit den Toten zu tun haben, und sie denken, wenn sie diesen Toten, diesen nicht gefallen nicht tun, kann der Tote einem etwas antun, oder vielleicht einem im Traum erscheinen, oder einem, was nicht was, einen Djinn schicken, wie auch immer, was es gibt an verschiedenen Glaubensarten in dieser Hinsicht. Und sie denken, dass diese Leute einem dann schaden können, die gestorben sind, oder diese Steine, oder was auch immer. Dann, solche Sachen wären eine Form des großen Schirk, weil sie teilweise bei den Menschen mehr Angst verursachen als vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann wissen wir, gibt es die natürliche Angst. Die natürliche Angst, die der Mensch verspürt, weil Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so erschaffen hat. Wie zum Beispiel Musa alayhi salam im Vers auf der Seite 387 können wir in Surat al-Qasas nachlesen, als Musa alayhi salam jemanden aus Versehen umgebracht hatte, und dann hat die hohe Schar des Pharaos sich versammelt und das Urteil gefällt, dass sie Musa a.s. umbringen wollen, dann ist er geflüchtet nach Medien, wie wir wissen. Und in dieser, über diese Angelegenheit sagt Allah, als er hinausgegangen ist, aus der Stadt, wo er war, sagte er, Allah subhanahu wa ta'ala, im 21. Vers, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبَ. So ging er furchtsam aus ihr fort und hielt immer wieder Ausschau. Ja, Ausschau vor den Leuten, die ihn umbringen wollen. Und ebenso sagte er klar und deutlich, im 33. Vers, رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقَتُلُونَ. Er sagte, mein Herr, ich habe eine Menschenseele von ihnen getötet. Und so fürchte ich, dass sie mich töten. Und diese natürliche Angst darf man haben unter einer Voraussetzung. Sie darf nicht auf Kosten einer Pflicht vorhanden sein. Wenn man also irgendeine Pflicht, ein Wajib, unterlässt, aufgrund der Angst, natürlichen Angst, dann hat man eine verbotene Sache begangen. Und das ist, denke ich, eine klare Sache. Und ebenso, was der gläubige Mensch nicht haben sollte, ist Einbildung. Einbildung, wie jemand, der zum Beispiel sieht einen Schatten, und dann bildet er sich ein, dass, obwohl es der Schatten eines Baumes ist, dann bildet er sich ein, dass es irgendwas wäre, was ihm schaden könnte. Das sind einfach nur Vorstellungen und Einbildungen, die keine Wirklichkeit haben. Der gläubige Mensch sollte eine starke Psyche haben und solchen Dingen aus dem Weg gehen. Und wenn man in der Nacht läuft, sollte man nicht sollte einem nicht die Angst überwältigen, dass schon beim nächsten Busch jemand dahinter lauern könnte, sondern man soll einfach zum Beispiel aus dem Koran lesen und Allah subhanahu wa ta'ala um Sicherheit bitten, und dann wird auch nichts passieren. Oder also es gibt noch viele andere inshallah Beweise, das für die natürliche Angst. Jeder von uns weiß das, ja. Aber der Shaitan, er hat Nutzen daran, dass er den Leuten Angst macht. Wir haben den Vers gelesen am Anfang. Der Shaitan will, also gemäß der Vers, der Shaitan will einem Angst machen. Und wem? Den Awliya. Den Awliya von Allah. Jeder Wali von Allah ist ein Feind des Shaitan. Und der Shaitan will die Awliya von Allah wegbringen und will ihnen Angst einflößen. Unter anderem, indem man den Leuten vor dem Kampf gesagt hat, achtet darauf, seid vorsichtig, die Menschen haben sich schon versammelt, um gegen euch zu kämpfen, deswegen habt Angst vor ihnen. Und Allah sagt, habt keine Angst vor ihm, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Sagt er, subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr gläubig seid. Und insofern, liebe Geschwister, der Shaitan, sobald er sieht, jemand will eine Pflicht machen, ein Gebet oder etwas anderes, dann kann es sein, dass er einem versucht, Angst einzuflößen und dies nicht tut, dass man das nicht tut, dass man diese Sache nicht tut. Und genauso der Da'ya, der ihm der Da'wa macht, bevor er einem Juden oder Christen die Wahrheit sagt oder jemand anderes, dann kann es sein, dass der Shaitan einem im Herzen wirft und sagt, sag das lieber nicht, denn vielleicht, wenn du das sagst, bekommen sie ein schlechtes Bild über den Islam und dann verstehen sie die Religion falsch oder was auch immer. Ja? Das kann passieren und das ist auch, der Shaitan hat davon Nutzen, weil er will, dass man nicht die Wahrheit sagt. Und das Sagen der Wahrheit ist kein Grund, lieber Bruder und liebe Schwester, dafür, dass man länger lebt oder weniger lebt. Und genau umgekehrt, also das die Wahrheit nicht zu sagen, ist kein Grund dafür, dass man länger lebt. Eben, ihr kennt zum Beispiel das Beispiel von Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, einer der größten, also Kämpfer der Muslime damals, über den gesagt wird, dass er sogar mit zwei Schwertern gekämpft hat. Dieser Mensch, der an vielen Feldzügen teilgenommen hat und beim Dschihad dabei war, sowohl als Kafir früher und bei den Kuffar, als auch bei den Muslimen dann später. Dieser Mensch, wo ist er gestorben? Auf seinem Bett. Und er ist nicht als Shahid gestorben, obwohl er an vielen Feldzügen teilgenommen hat. Aus dieser Ayah, die wir gelesen haben, haben wir gelernt, dass das Fürchten Allah, das Allah zu fürchten, ist ein Teil des Iman. Und im Arabischen und vielleicht auch im Deutschen gibt es einen Unterschied zwischen dem Wort Angst und Furcht. Das Wort Angst wird normalerweise übersetzt ins Arabische mit oder umgekehrt mit Khauf. Und Angst zu haben, jeder Mensch kann Angst haben. Du kannst Angst haben vor einer Ratte. Aber Furcht, auf Arabisch Khashya, ist nicht nur Angst, sondern dann musst du auch wissen, warum du Angst hast. Es hängt also zusammen mit der anderen Sache. Weil du Allah subhanahu wa ta'ala kennst, hast du Angst vor ihm. Und das nennen wir dann Furcht. Man hat Furcht vor jemandem. Er furcht vor jemandem. Oder fürchtet jemanden. Und das ist die Angst, die wir meinen. Diese Furcht nach dieser Definition. Ja. Des Weiteren, liebe Geschwister, sagt der Autor, rahimahullah, erwähnte einen Vers von Surat At-Tauba. Und an der Stelle können wir vielleicht 2 Minuten Pause machen. Und dann können wir an der Stelle weitermachen, inshallah. Bismillah. Alhamdulillah. As-salatu wassalamu ala Rasulillah. Jetzt hat der Autor, rahimahullah, noch einen weiteren Vers erwähnt. Surat At-Tauba, sagte er, die Ayah auf Seite 188. Und zwar Seite 189 im Vers 18. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Es geht wieder um die Furcht. Allah sagte, gewiss, Allahs Moscheen bevölkern nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Abgabe entrichten und niemanden außer Allah fürchten. Diese aber werden vielleicht zu den Rechtgeleiteten gehören. Es gibt einen Hadith, der allerdings daif ist, in dem der Prophet s.a.w. Angeblich gesagt haben soll, wenn ihr jemanden seht, der die Moschee bevölkert oder viel in die Moschee geht, dann bezeugt, dass er ein gläubiger Mensch ist. Und dann las er genau diese Ayah. Und deswegen wissen wir, wenn jemand viel in die Moschee geht, regelmäßig, dann ist das ein Beweis dafür, dass er Iman hat. Dann ist es ein Beweis für was? Dass er erstens an Allah glaubt und zweitens an Yawm al-Qiyamah glaubt und drittens, dass er betet und viertens, dass er Zakat zahlt und fünftens, alhamdulillah, dass er niemanden fürchtet außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sehen wir die Bedeutung des Gebetes im Islam und die Bedeutung nicht nur des Gebetes im Islam, sondern die Bedeutung des Gemeinschaftsgebetes im Islam und das, die Bedeutung des Gemeinschaftsgebetes im Islam in der Moschee. Ja, diese Aya ist zitiert worden aufgrund, wie wir gesagt haben, der Furcht. Also ist es ein Zeichen des Iman, dass man niemanden fürchtet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Und was die Iman bedeutet im Einzelnen, das brauchen wir nicht eingehen, haben wir schon inshallah genug gesagt. Aber vielleicht eine kleine Sache, auf die man selten eingeht. Auf Arabisch Yawm al-Qiyamah heißt der Tag der Auferstehung. In dieser Ayah heißt Al-Yawm al-Akhir. Ich weiß nicht, ob den Leuten das auch ein Begriff ist, aber im Arabischen wird sehr oft gesagt Al-Yawm al-Akhir. Das bedeutet der letzte Tag. Im Deutschen sagt man der jüngste Tag. Wahrscheinlich, weil es der Tag ist, der gerade stattfindet. Das ist gerade der jüngste. Auf jeden Fall im Arabischen der letzte Tag, weil danach finden nicht mehr die Tage statt, die wir kennen. Oder vielleicht ist der letzte Tag, bevor die Leute ihr Ergebnis also ihnen bekannt geben wird. Ja, und vorhin habe ich eine Sache gesagt. Ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Ja, ich habe gesagt, Angst, das kann man haben, ob man die Person kennt oder die andere Sache kennt oder nicht kennt. Wenn jemand dich erschreckt, hast du Angst davor. Wenn du ein Tier siehst, weil es dich vielleicht auffressen wird, dann hast du Angst davor. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wir fürchten ihn, weil wir ihn kennen. Aufgrund dessen, was wir über ihn wissen, fürchten wir ihn. Was auf diese Bedeutung hinweist, ist, dass Allah gesagt hat in Surat Fatir, Vers 28, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Er sagte, nur diejenigen haben Furcht vor Allah, also von den Dienern Allahs, haben nur diejenigen Furcht, die gelehrt sind. Oder anders, nur die Gelehrten von seinen Dienern fürchten Allah wirklich. Und das weist darauf hin, dass man die Person kennt. Weil ihr wisst, je gelehrter man ist im Islam, desto besser kennt man Allah subhanahu wa ta'ala. Klar. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist auch, haben wir gerade gehört, vielleicht kam das jemandem seltsam vor, er sagte, فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Über diese gläubigen Menschen, die Allahs Moscheen viel bevölkern und so weiter, diese fünf Eigenschaften erfüllen, inshallah, Allah sagt über sie, diese werden vielleicht zu den Rechtgeleiten gehören. Weil das ist die wortwörtliche Bedeutung. Asa heißt vielleicht. In dem Fall. Aber Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Asa min Allahi wajiba. Das heißt, wenn Allah das Wort Asa verwendet, dann ist es verpflichtend. Dann wird es also auf jeden Fall so sein. Ja? Das sagte er. Und er ist ja, wie gesagt, einer der Sahaba, die sich über den Koran am besten auskennen, zweifellos, ja. Und wenn jemand versuchen möchte, sich zu verbessern in dieser Hinsicht, dass er weiß, dass er auf Allah wirklich allein fürchtet oder andere noch, soll sich den folgenden Hadith verinnerlichen. So, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich lese wieder das auf Arabisch vor, und dann übersetze ich ihn. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Dieser Hadith ist sehr wertvoll, wenn man Folgendes erreichen möchte, dass man nur Allah fürchtet und niemand anderes. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, wisse, dass selbst wenn alle Leute sich versammeln würden, um dir irgendetwas zu nützen, so werden sie dir nichts nützen, es sei denn, Allah hat es bereits schon für dich aufgeschrieben. Und wenn sie sich versammeln würden, um dir zu schaden, irgendwie zu schaden, so werden sie dir nicht schaden können, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala hat es schon für dich so aufgeschrieben. Liebe Geschwister, dann erwähnt der Autor einen weiteren Vers, der auch über die Angst geht, und zwar in Surat Al-Ankabut. Im 10. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Unter den Menschen gibt es manche, oder unter den Menschen gibt es manchen, der sagt: Wir glauben an Allah, wir alle, Alhamdulillah. Wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, setzt er die Anfechtung durch die Menschen der Strafe Allahs gleich. Was bedeutet diese Ayah? Ihr wisst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden prüfen will, dann prüft er ihn. Und der Mensch, wenn er zum Beispiel durch jemand anderes geprüft wird, also wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Mensch dich prüft, geprüft im islamischen Sinne prüft, ob deine Religion wahr ist. Die andere Person meint das natürlich nicht, ja. Das heißt, du wirst in deinem Leben geprüft durch irgendetwas. Man gibt dir Geld oder man gibt dir irgendetwas und es wird jetzt geschaut, ob du das islamisch umsetzt oder nicht. Oder man macht dir zum Beispiel Angst. Man sagt dir, das ist vielleicht ein bestes Beispiel. Man sagt dir, wenn du betest, dann passiert das und das und das. Was macht der Mensch jetzt leider? Viele von ihnen, sie beten dann nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht diese Situation mit jemandem, der vor Allahs Strafe flieht. Er sagt also, ihr fürchtet euch vor der Strafe eines Menschen und flieht dann davor, dass ihr bestraft wird von diesem Menschen. Aber normalerweise müsst ihr das Gleiche tun mit den Befehlen, die ich euch gebe. Ich sage euch, betet. Wenn ihr nicht betet, dann gibt es das und das und das und ihr macht es trotzdem nicht. Das, was ihr also macht, wenn ein Mensch euch etwas sagt, das müsstet ihr eigentlich für Allah subhanahu wa ta'ala machen. Ja? Das ist die Bedeutung des Verses, und lesen wir noch einmal. Und unter den Menschen gibt es manche, der sagt: Wir glauben an Allah. Wenn ihm aber um Allahs Willen Leid zugefügt wird, irgendwie wirst du geprüft in deiner Religion, setzt er die Anfechtung durch die Menschen, das heißt die Strafe der Menschen, behandelt als wäre es die Strafe wie Allah. Als ob ein Mensch straft oder Allah straft, beides für ihn gleich. Oder besser gesagt, er tut so, als wäre es das Gleiche. In Wirklichkeit flieht er vor der Strafe des Menschen und macht sich bewusst, eigentlich sollte er vor der Strafe von Allah fliehen. Und genauso wie er flieht vor der Strafe von den Menschen, so sollte er eigentlich fliehen vor der Strafe von Allah. Also als eher sollte er vor der Strafe Allahs fliehen, wenn er wirklich ein Gläubiger ist und behauptet, ich glaube an Allah, wie es am Anfang des Verses heißt. Das ist diese Ayah, liebe Geschwister. Und weil das Problem ist, dass diese Person ist genau die gleiche, wie Allah beschrieben hat in Surat al-Hajj, im Surah 422, Vers 11. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Und unter den Menschen gibt es manchen, der Allah nur am Rande dient. Und was dies bedeutet, kann man sich sehr gut vorstellen. Er macht vielleicht gerade mal die 5 Gebete, mehr nicht. Ja? Und er geht davon aus, dass inshallah das alles von ihm angenommen wird. Und er macht die Hajj einmal und sagt, jetzt brauche ich nicht mehr nochmal machen. Oder er macht die Umrah einmal, sagt, Alhamdulillah, ich habe meine Pflicht jetzt erledigt. Und so weiter und so fort. Ja. Warum wird das im Kapitel Al-Tawhid erwähnt? Und warum reden wir über die Angst? Weil wir gesagt haben, wieder eine Person, die vor der Strafe der Menschen genauso flieht und sagt, nein, ich bete nicht, damit ich nicht bestraft werde. Das ist, er fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und er fürchtet den Menschen so, wie er eigentlich Allah fürchten sollte. Und das ist die Form des Schirk, von der wir die ganze Zeit reden. Dabei sagte Allah subhanahu wa ta'ala klar und deutlich, dass er die Menschen prüfen wird, damit er weiß, wer wirklich gläubig ist und wer nicht. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Vers 31: Und wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir feststellen, welche sich abmühen von euch und welche standhaft sind. Und bis wir eure Werke prüfen. Ja. So viel dazu. Und dann lesen wir einen Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu ardah, er sagte und schreibt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Allerdings ist diese Überlieferung nicht authentisch, aber die Bedeutung davon ist inshallah in Ordnung. Er sagte, also er schreibt es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu: Inna min da'fil yaqin an turdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala man ma lam yu'tika Allah inna rizqallahi la yajurru hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. Er sagte, zur schwachen Gewissheit. Die Gewissheit ist die höchste Stufe des Iman. Al-Yaqin. Die Gewissheit, der Iman ist Stufen. Und die höchste Stufe ist Al-Yaqin. Inna min da'af al-Yaqin. Ein Zeichen, dass diese Gewissheit schwach ist bei den Menschen, ist, dass er versucht, die Menschen zufriedenzustellen, auf Kosten was? Der Zufriedenstellung Allahs. Also er stellt den Menschen zufrieden und bekommt dadurch, nimmt dadurch Allahs Zorn in Kauf. وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ. Und dass du den Menschen, die Menschen lobst, aufgrund des Rizq, was du von Allah bekommen hast. Und gemeint ist nicht, dass man den Menschen nicht danken soll, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ. Wenn jemand euch etwas Gutes tut, dann belohnt ihn dafür. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Und wenn ihr nichts habt, womit ihr diese Person belohnen könnt, dann betet für sie, bis ihr denkt, dass ihr sie genug belohnt habt. Sondern gemeint ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala das Rizq nimmt und vergisst, dass der Rizq von Allah kommt. Oder weiterhin, sagte er, und dass du den Menschen tadelst, weil Allah dir etwas Bestimmtes nicht gegeben hat. Der Mensch zum Beispiel verschenkt etwas, jemand schenkt etwas und gibt dir nichts davon ab und dann regst du dich darüber auf. Das geht dich nichts an. Aber umgekehrt natürlich, wenn jemand etwas verteilt und ist ungerecht, nein, natürlich dann beschweren wir uns, weil diese Person ungerecht ist. Und Gerechtigkeit gehört ja zur Religion Allahs. Und dann sagte er, der Rizq von Allah bekommt man nicht, indem man eifrig ist. Und der wird auch nicht abgewendet dadurch, dass man etwas verabscheut, dass jemand verabscheut. Und gemeint ist nicht damit, dass wenn man eifrig ist, dass man dadurch keinen Rizq bekommt, sondern gemeint ist, natürlich, wir wissen, jeder von uns, wer nach Rizq strebt, bekommt Rizq. Und wer zu Hause sitzt, bekommt nichts. Ja? Aber dieser Hadith soll verdeutlichen, dass alles, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, hat Allah schon vorher geschrieben, festgeschrieben. Das heißt, durch deinen Eifer wirst du auch nur das bekommen, was Allah schon vorher geschrieben hat. Und du wirst nichts bekommen, was Allah dir nicht vorher schon festgeschrieben hat. Und Aisha radiallahu anha wa ta'ala sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Man iltamasa rida Allahi bi sakhatin nas, radiallahu anhu wa arda anhu nas. Man iltamasa rida an-nasi bi sakhatin Allah, sakhita Allahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. Und das ist der wichtigste Hadith für uns heute, zu guter Letzt, weil dieser Hadith, alhamdulillah, zeigt uns, dass es überhaupt keinen Sinn macht, weder im Diesseits noch im Jenseits, dass man jemanden anderes zufriedenstellt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith bei Ibn Hibban überliefert, er sagte, wer danach strebt, Allah zufriedenzustellen, auch wenn es auf Kosten der Zufriedenstellung der Menschen ist. Nochmal, wer danach strebt, Allah zufriedenzustellen, auch wenn deswegen die Menschen mit ihm zornig sein werden, dann wird Allah mit ihm zufrieden sein und Allah wird dafür sorgen, dass die Menschen mit ihm zufrieden sind. Und dann sagte er genau das Gegenteil, und wer danach strebt, die Menschen zufriedenzustellen, obwohl dadurch Allah zornig wird, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zornig werden und er wird dafür sorgen, dass die Menschen auch mit ihm zornig sind. Ja. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir viele Dinge, aber eine Sache, was unser Aqidah angeht, wir lernen, dass das Zufriedensein Allahs und das Zornigsein Allahs gehören zu Allahs Eigenschaften, an die wir glauben, im Gegensatz zu Al-Asha'ira und anderen, die diese Eigenschaften uminterpretieren, sondern wir nehmen sie so an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie uns gesagt hat. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.